Im Jahr 1656 wurde das Hôpital Général in Paris gegründet, eine Verwaltungsstelle für verschiedene Einrichtungen, die ihren einzigen Zweck in der Unterbringung der Armen hatte. Wenige Jahre nach der Gründung hatte man 6000 Menschen in diesen Häusern interniert, 1% der Stadtbevölkerung. Ähnliche Einrichtungen gab es in Deutschland und in England. Wer nicht arbeitete, war elend, und wer elend war, der wurde früher oder später wahnsinnig, auch wenn man Wahnsinn damals nicht auf Mangel zurückführte. Die Arbeitslosen und Wahnsinnigen waren also eine bettelnde, bedürftige Masse. Man grenzte ihre Existenz ab von jener der rechtschaffenen, vernünftigen Bevölkerung. Bevor psychische Krankheiten als Krankheiten mit unterschiedlichen Symptomen und Ausprägungen identifiziert wurden, verband die Ausgegrenzten genau ein Merkmal. Ihnen fehlte eine Arbeit. Müßiggang wurde im 16. und 17. Jahrhundert zur Leitsünde erklärt. Es galt als aller Laster Anfang.